Seid ihr es etwa, die es von den Wolken herabkommen lassen? Oder sind doch nicht wir es, die herabkommen lassen?